Der Jesuit Becanus. Ob es Ärgernis geben heißt, wenn man jemanden das geringere Böse anrät, damit er das größere unterlasse? Oder wie andere die Frage stellen, ob es erlaubt sei, das geringere Böse anzuraten, um das größere zu verhindern? Insonderheit, ob ich dem Peter, der einen Ehebruch begehen will, raten dürfe, einfache Unzuchtsünde zu begehen, in der Absicht, dass der Ehebruch verhindert werde? Ebenso, ob ich demjenigen, der einen ganzen Schatz stehlen will, raten dürfe, dass er sich mit einem Teil desselben begnüge? Einige glauben, es sei nicht erlaubt, denn man soll nicht das Böse tun, damit Gutes daraus entstehe, wie der Apostel im Römerbriefe 3,8 sagt, oder was dasselbe ist, es ist nicht erlaubt, ein schlechtes Mittel anzuwenden, um einen guten Zweck zu erreichen. So ist es nicht erlaubt, Geld zu stehlen, um davon Almosen zu geben. Es ist nicht erlaubt, zu lügen, um jemanden zum katholischen Glauben zu bekehren. Andere sind gegenteiliger Ansicht, wie Dominicus Soto, Sylvester Prierias, Navarus Adrianus, Johannes Medina bei Vasquez. Dazu kommt ein Beweis aus der Vernunft. Es ist erlaubt, dem Petrus, der entschlossen ist, zu sündigen, den Rat zu geben, dass er eine weniger große Sünde begehen möge, ohne das Objekt dieser geringeren Sünde zu bezeichnen. Und doch hat dieser Rat zur Folge, dass, wenn er vorher zum Ehebruch entschlossen war, ihm jetzt der Rat gegeben wird, lieber einfache Unzucht zu begehen. Diese letzte Ansicht ist so zu verstehen: Wenn ich den Peter gewillt und entschlossen sähe, einen Ehebruch zu begehen, um seine Wollust zu befriedigen, und ich könnte ihn nicht anders von seinem Vorhaben abbringen, als indem ich ihm anstelle des Ehebruches einfache Unzucht anriete, so wäre erlaubt, die einfache Unzuchtsünde anzuraten, nicht insofern sie Sünde ist, sondern insofern sie die Sünde des Ehebruches verhindert, der sonst geschehen würde. In diesem Sinne redet auch Augustinus, wenn er sagt, beides sei Sünde, Mord und Ehebruch. Dennoch aber, wenn jemand entschlossen sei, eins von beiden zu begehen, so möge er eher Ehebruch wählen als Mord. Dasselbe sage ich vom Dieb oder Räuber, der fest entschlossen ist, dem Peter den ganzen Vorrat an Goldwaren zu stehlen. Denn wenn ich ihn auf andere Weise nicht hindern kann, als nur durch den Rat, sich mit der Hälfte zu begnügen, so ist es erlaubt, ihm den kleineren Diebstahl anzuraten, damit er den größeren unterlasse. Der Grund ist, weil, wer solches rät, dem Peter kein Unrecht tut, sondern ihn vielmehr eine Wohltat erweist. Er bewirkt nämlich, dass Petrus die Hälfte seines Besitzes behält, den er sonst ganz verloren hätte. Der Jesuit Leimann. In Bezug auf die Sünde des Ärgernisgebens besteht eine andere berühmte Frage, ob man nämlich jemand, der den festen Entschluss gefasst hat, eine größere Sünde zu begehen, anraten darf, eine kleinere Sünde zu begehen, wenn er von seinem Entschluss nicht anders abgebracht werden kann, als indem man ihn irgendeine kleinere Sünde angibt und anrät? Es bejahen diese Frage der Abt de Tudescis, Hadrian der VI., Navarus, Soto, Bartholomäus, Medina, Rodriguez, Molina, Sanchez, Becanus und Vasquez. Die Grundlage dieser Ansicht ist, weil der Anrater nicht absolut zum sittlichen Übel oder zur Sünde rät, sondern nur unter der Bedingung, wenn du durchaus entschlossen bist zu sündigen, so rate ich dir, dass du unter Beiseitelassung der größeren Sünde, zum Beispiel des Gattenmordes, eine andere kleine Sünde begehest, nämlich, dass du noch eine zweite Gattin hinzunehmest. So wird nur angeraten, was gut ist, da bei der Wahl zwischen zwei Übeln, wenn eines von beiden überhaupt gewählt werden soll, die Wahl des kleineren Übels gut ist. Die entgegenstehende Ansicht wird verteidigt von Cayetan, Biel, Azor, Covarrubias, Valencia, Saar. Bei dieser letzten Ansicht, welche ich für die richtige halte, ist folgende Einschränkung anzubringen. Es ist erlaubt, die kleinere Sünde anzuraten, wenn sie als Teil formell oder virtuell in der größeren Sünde enthalten ist, die der Betreffende zu begehen fest entschlossen ist. Dann verleitet nämlich der Anrater den Betreffenden nicht zur Sünde, sondern bringt ihn von einem Teil der Sünde ab, da er ihn von der ganzen Sünde nicht abbringen kann, und er rät das kleinere Übel an, nicht insofern es ein Übel, sondern insofern es ein geringeres Übel, eine Verminderung des Übels ist, und diese Verminderung ist gut, weil sie formell und nicht nur dem Grade nach, dem sittlich Bösen entgegengesetzt ist. Beispiele dieser Art sind: Wenn jemand beschlossen hat, Ehebruch zu begehen, so darf ihm angeraten werden, dass er lieber mit einer Unverheirateten Unzucht treibe, weil die sittliche Bosheit der Unzucht formell im Ehebruch enthalten ist, wie der Teil im Ganzen. Auf gleiche Weise darf man dem, der den Titius ungerechterweise alle seine Habe berauben will, anraten, dass er sich mit einem geringeren Raube zufrieden gebe. Ferner darf man dem, der mich oder einen anderen Unschuldigen umbringen will, raten, nur mit der Faust oder einem Stock zu prügeln oder eine Hand abzuhauen, denn eine solche körperliche Verletzung ist in der Ermordung eines Menschen schon mit eingeschlossen. Hierbei muss jedoch die Vorsicht obwalten, dass man nicht einer dritten Person irgendeinen leiblichen oder seelischen Schaden zufüge. Endlich bemerkt Valencia mit Recht: Demjenigen, der eine größere Sünde zu begehen im Begriffe stehe, dürfe man, wenn er auf andere Weise nicht abgehalten werden könne, die materielle Möglichkeit oder Gelegenheit zur geringeren Sünde darbieten, nicht indem man dazu rate, sondern sich bloß zulassend verhalte gemäß dem, was ich oben gesagt habe.